Telekom Fernsprecher Bergmannstraße 99 an Radio Apore. Der Berichterstatter wurde gerade angesprochen, ob er denn eine Tageszeitung geschenkt haben möchte, worauf der Berichterstatter diese Frage verneinen musste, weil er keinen Bock hat, irgendwelche komischen Formulare auszufüllen, Rätsel zu lösen oder sonst irgendwie seine Adresse preiszugeben. Ansonsten hier in der Bergmannstraße, außer einigen sehr hübschen Damen, keine besonderen Vorkommnisse. Aber nicht.